Ich glaube, moin moin, sagt man hier, habe ich das richtig gesagt? Moin moin. Moin moin, moin. Ich glanze noch ein bisschen. Mit dieser unfassbar sympathischen Pressekonferenz hat sich Robin Dutt heute beim FC Werder Bremen zu Dienst gemeldet. Ich glaube, er heißt sogar SV Werder Bremen, ne? Ich glaube auch, ja. Ja, aber hier in Norddeutschland, da ist man da ein bisschen leisure drauf, da kann man sagen, was man will. Auch ja, moin moin. Auch moin moin. Moin moin und hallo zu Vierken 211er. Wir haben uns dazu durchringen können, jetzt endlich die erste Transfer-News-Special-Ausgabe zu stemmen, möchte ich fast meinen. Und Pocho, in diesem Sinne begrüße ich dich recht herzlich. Ja, ich grüße dich auch. Alles gut bei dir? Bei mir ist soweit alles gut. Schön. Man kommt ja fast gar nicht zum Schlafen, denn es passiert ja so viel auf dem Transfermarkt. Und ja. Wenn mal nichts passiert, muss man sich Pressekonferenz von Robin Dutt angucken. Also man kommt gar nicht mehr zum Schlafen. Nee, ist ja auch völlig unnötig. Ich meine, Schlaf ist für die Schwachen und als Non-PG-Guy braucht man sowieso nicht mehr als 23 Minuten Schlaf. Ja, stimmt. Die berühmten 23 Minuten Schlaf. Ja. Jetzt klingelt's. Ja, ist nicht so schlimm. Ich drück's weg. Ach so. Ja, gut. Und zwar wird das jetzt wie folgt laufen, dass wir einfach randomly Gerüchte. Eigentlich hatte ich mir überlegt, dass ich erst die fixen Transfers und dann die Gerüchte beacker, aber habe ich jetzt fast gemerkt, habe ich gar nicht sortiert jetzt. Ja, kann man sich ja das Schönste rauspicken und wir werden ja sicher dann auch auf das Gerüchte, den Gerüchtestatus oder auf den fixen Transfer hinweisen. Also das kriegen die Leute schon hin, glaube ich. Genau, nebenbei läuft noch ein bisschen Sky Sport News HD, also sollte jetzt in der Aufnahme was passieren, werden wir es definitiv mit in die Sendung reinbekommen, aber ich glaube, wir haben die wichtigsten Gerüchte und Transfers der letzten 30 Stunden jetzt runtergebrochen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gab auch viele News über über den DFB, über den USA-Aufenthalt gerade der Mannschaft und da haben wir jetzt also nichts großartig zusammengesucht, weil es gab ja diese Pressekonferenz von Bierhoff über Podolski, dass er ein bisschen mehr Verantwortung tragen soll. Und ja, glaub, verschenktes Jahr, bla bla bla. Ja, und ich glaube, das ist interessiert doch keine Sau, oder? Diese USA-Reise. Genau, so, fangen wir gleich mal an mit den unfassbar spannenden News. Und zwar hat es sich ja schon so ein bisschen angedeutet, als die Fortuna, wie man es auch bei unserem wunderschönen Podcast zum 34. Spieltag miterleben konnte, als wir Erik Meyer zu Gast in der Sendung hatten, der recht emotional wirkt in diesem Moment, oder? Fandest du nicht auch? Ich glaube auch. Ich glaube, ich habe da ein bisschen Antipathie gegen die Fortuna aus Düsseldorf gemerkt, glaube ich. Na, ich weiß nicht, ob du da vielleicht sogar ein bisschen zu viel reininterpretierst. Das kann natürlich sein, ja. Und der gute Meier, der Meier, der musste leider jetzt doch seinen Hut nehmen, wie man ja so schön sagt. Und ich bin ja ein Mensch, der sagt hier zum Nobby Meier, ist eigentlich ein cooler Typ, ein sympathischer Typ, der immer aber diesen Dämon über sich schweben hat, als es da vor einigen Jahren diesen Eklat gab mit Streit, ne? Mit Albert Streit, wo es da diese Phantomkopfnuss gab und das ist wirklich so eine Geschichte, die wird ihm, glaube ich, seine ganze Karriere lang begleiten, aber grundsätzlich bin ich eigentlich ein Mann, der sagt, der Herr Meier ist ein guter, den könnte ich mir auch bei anderen Clubs ganz gut vorstellen, Pocho, wie siehst du das, ist da Fortuna ein bisschen zu nassforsch agiert in dieser Personalie? Hätten sie ihn ruhig entlassen können, wie sie es jetzt gemacht haben? Oder hätten sie den Wiederaufstieg mit Norbert Meyer doch ruhig angehen können? Also wenn ein Verein absteigt, ist es für mich immer so eine Sache, dann zu sagen, wir machen mit dem Trainer weiter. Für mich war das die richtige Entscheidung, Norbert Meyer zu entlassen, weil man nur so einfach wieder was Neues starten will. Und ich glaube nicht, dass Fortuna Düsseldorf weiter noch mal 15 Jahre auf eine Bundesliga-Rückkehr warten will. Ich bin der Meinung, dass Norbert Meyer sicher sehr gut zu Fortuna Düsseldorf gepasst hat. Ich gehe da auch d'accord mit dir, dass Norbert Meyer sicher bei anderen Vereinen denen ganz gut zu Gesicht stehen würde. Aber ich glaube, dadurch, dass jetzt Dutt bei Bremen ist, ist die Position, die ich für ihn gesehen habe, eigentlich schon vakant, um es mal so schön zu sagen. Oh. Und ich weiß nicht, wo er jetzt hin soll, weil auch wenn ich da über Zweitligisten nachdenke, die gerade einen Trainer suchen, ist Norbert Meyer sicher keiner für den FC, meiner Meinung nach. Aber ich hätte ihn halt in Bremen nicht gerne gesehen, dafür bin ich nicht zu sehr in die Bremer Situation involviert. Aber ich glaube, dass er in Bremen durch seine Vergangenheit in Bremen sicher ein gutes Standing bei den Fans gehabt hätte. Und das schafft der Herr, der Mon Mon sagt, sicher nicht so schnell. Mon Mon oder Mon Mon, was sagt er? Ja, er sagt es auf jeden Fall falsch. Das ist das Wichtigste. Ich meine, ja. das wissen auch nur wirklich eingesessene Nordlichter wie ich, dass man bei uns Moin Moin sagt. Wer soll das sonst wissen? Außerhalb von Niedersachsen weiß das keine Sau. Und, nee, natürlich nicht. Bin ich auch der Meinung, hat Robin Dutt ist da ein bisschen im Unwissenden getappt. Jetzt gucke ich gerade, Osvaldo wurde aus dem Confed Cup-Aufgebot von Italien gestrichen. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Warum ist in Italien beim Confed Cup? Mhm. Ja, warum? Sind die dabei? Nicht wir. Tja. Ich würde mal sagen, weil sie uns geschlagen haben. Ne? Was? Da war doch so ein komischer Mann, der sich das Trikot ausgezogen hat und einfach stehen geblieben ist. Wüsste ich jetzt nicht. Also, nee, ich wüsste es auch nicht. Müsste man nochmal an die FIFA schreiben, wieso das so ist. Wüsste ich jetzt ad hoc nicht. Aber ja, nochmal, wir können ja gleich mal zu Robin Dutt vielleicht kommen, der ja heute offiziell vorgestellt wurde. Ich weiß nicht, ob das die richtige Besetzung ist. Mit Aichin und Robin Dutt, zwei Typen, die, glaube ich, unsympathischer nicht sein könnten und auch sehr, sehr blass wirken. Und du hast ja gesagt, der Robin Dutt ist so ein schöner Geleckter, ne? Ja, richtig, so aus dem Ei gepellt sind die beide. Im Gegensatz zu Thomas Schaaf natürlich schon ein Kontrastprogramm. Absolut. Nicht nur das Kontrastprogramm von der Optik her, man darf ja auch nicht vergessen, dass das Bremer Fußballspiel über die, jetzt von der letzten Saison mal abgesehen, eigentlich immer ein sehr offensiv geprägtes Spiel war mit vielen Toren. Und ich würde jetzt Robin Dutt, wenn ich da die Leverkusener Vergangenheit sehe und auch die Freiburger Vergangenheit, nicht als den Offensivvirtuosen ansehen im Trainerbereich. Und wie ich auch unserer letzten Ausgabe schon gesagt habe, Aichin und Dutt zusammen vorne dran im schönen Hugo-Boss-Anzug, das passt nicht zu Bremen. Das passt meiner Meinung nach nicht zu Bremen. Ich lasse mich da gerne auch eines Besseren belehren, aber um es jetzt mal direkt rauszuschmeißen, ich sage, dass Robin Dutt nicht mehr am 8. Spieltag der nächsten Saison Trainer in Bremen ist. Sondern wir hatten es im Vorgespräch schon besprochen, dass Thomas Schaaf das Ruder wieder umreißen wird und wieder Trainer am 8. Spieltag bei Werder Bremen wird, ne? Könnte sein. Wer weiß das schon? Man hat ihn ja auch seitdem nicht mehr gesehen. Vielleicht sitzt er ja auch irgendwo im Weserstadion unter der Tribüne und wartet nur darauf. Das kann sein. Ja, dass er vielleicht irgendwie in der Umkleidekabine sitzt. Ja. Und vielleicht macht er jetzt den Zeugwart oder sowas. Man weiß es ja nicht. Und dass er darauf wartet, dass er endlich wieder die Mannschaft trainieren kann. Ich meine, der war 14 Jahre Trainer bei Bremen. Der kann ja nichts anderes. Nee, eben. Der kann nichts anderes. Absolut. Ich glaube, ja, natürlich lassen wir uns da eines Besseren belehren, ob Robin Dutt der richtige Trainer ist und ob Thomas Aichin der richtige Manager für diesen Club ist. Da lassen wir uns gerne eines Besseren belehren, denn Werder Bremen ist natürlich ein anständiger deutscher Club, ne? Anständig ist er, ja. Es ist ein anständiger deutscher Club, den man wirklich gerne auch international sieht, weil er da eben ein bisschen Remi-Demi macht. Aber ja, das erste Gefühl, was man bei diesem Tandem hat, ist nicht das allerpositivste. Ja, wenn du schon das Tandem-Wort benutzt, dann würde ich eher sagen, dass ich noch nicht mal sicher bin, ob die gleiche Richtung wollen. Robin Dutt ist sicher einer, der auch ganz ruhig an eine Sache rangehen kann, einfach von seinem Gemüt. Ich glaube, Thomas Aichin ist jemand, der so von sich selbst überzeugt ist, beziehungsweise von seiner Arbeit, dass er eigentlich Bremen nächstes Jahr wieder in der Champions League sehen will. Und das bei dem Mannschafts- beziehungsweise Spielerpotenzial, was da vorhanden ist, sehe ich fast als unmöglich an. Völlig richtig, Pocho. Völlig richtig. Und ja, jetzt auch noch mit dem Verlust von Sokratis. Ja. Nicht gerade das allerbeste. Vielleicht der beste Verteidiger der letzten Saison bei Werder Bremen. Da gab es sicher nicht viele, wie man bei den Gegentoren von Werder Bremen sieht. Aber er hat die Sache immer noch mal ein bisschen rausgerissen. Er hat zwar unauffällig meiner Meinung nach gespielt, ist also ein Spieler, der jetzt nicht so hauruck nach vorne geht. Aber das muss ein Abwehrspieler ja auch nicht. Der muss seinen Job machen, der muss funktionieren. Und das hat er gemacht. Sokrates-Wechsel ist ja jetzt heute als fix gemeldet worden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Völlig richtig. Obwohl wir ja schon, sagen wir mal, vor Wochen dieses Thema angeschnitten haben. Und klar ist in Bremen auch sicher nicht das Geld momentan da, um zu sagen, wir kaufen jetzt mal 6, 7 neue Spieler, die uns offensiv bzw. defensiv verstärken können. Und mit einem Abgang von Kevin De Bruyne, der ja auch noch zu Buche steht, sehe ich fast schon, ja, ich würde nicht sagen schwarz, aber dunkelgrün für Werder Bremen. Hey, das ist aber, Mensch. Ne? Metaphorisch macht man ja da wirklich überhaupt nichts. Nö. Der gute Falcao wechselt anscheinend von Atletico Madrid zum AS Monaco, den Neureichen, die ja jetzt aus der zweiten Liga aufgestiegen sind und wirklich alles wegkaufen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Gerüchte besagen ja, oder ich möchte fast schon sagen, Märchen, die sich darum winden, dass Falcao für ein halbes Jahr beim Monaco geparkt wird, um dann nur ein halbes Jahr später zu Real Madrid zu wechseln. Denn man weiß ja, Falcao hat in seinem Kontrakt stehen, dass er nicht zu Real Madrid wechseln darf. Also vielleicht eine pikante Geschichte. Aber den AS Monaco muss man in der französischen Liga nächstes Jahr definitiv auf dem Zettel haben und dann auch im übernächsten Jahr mit Sicherheit auch in der Champions League. Also der nächste Retortenclub, der von irgendeinem reichen Schnösel an die Weltmacht gepusht wird. Jetzt natürlich die große Frage, wie das passt mit dem Financial Fair Play, ne? Absolut. Es soll ja im nächsten Jahr richtig starten mit dem Financial Fair Play. Wie das funktionieren soll, besonders damit, dass ein Aufsteiger aus der zweiten Liga, ich meine, ich habe das auch erst sehr spät mitgekriegt damals, um ehrlich zu sein, dass der aus Monaco abgestiegen war. Dass der sich einen Spieler wie Falcao gegebenenfalls, selbst wenn es nur für ein halbes Jahr ist, wenn der es schafft, diesen Spieler, den meiner Meinung nach, den man unter die Top 5 der europäischen Stürmer setzen muss, vielleicht sogar unter die Top 3, dass der für ein halbes Jahr da geparkt wird, nur weil Atletico sagt, nee, zu Real wechselst du nicht hin und her, blablabla, wie wir das eben schon angedeutet haben, dann ist das ein Zeichen dafür, dass da nicht nur, sagen wir mal, 20 Millionen von dem Scheich oder was das auch immer ist, da reingepumpt werden, sondern so viel Geld, wie wahrscheinlich die ganze Ligue 1 sonst als Startkapital hat. Und das hat mit diesem Gedanken des Financial Fair Plays natürlich so mal gar nichts zu tun. Und es ist sicher eine schwierige Situation, sicher aber auch eine sehr interessante Situation für den neutralen Beobachter, wie wir es sind, zu sagen, Falcao ist meiner Meinung nach bei Atletico Madrid auch ein bisschen verschenkt, wobei die natürlich Europa League sehr viele Erfolge haben, das darf man nicht vergessen. Aber ich denke, der könnte auf einem höheren Niveau spielen. Und ich glaube auch, dass er bei Real Madrid, wenn er da spielen, wenn er dahin wechseln sollte, sicher eine sehr, sehr große und eine sehr gute Rolle spielen könnte. Absolut. Natürlich immer wieder das Thema, ob der da nur geparkt wird oder nicht. Aber dennoch muss man den AS Monaco jetzt wieder auf der Rechnung haben. Ich meine, war ja vor einigen Jahren immer ein Stammgast in der Champions League und ja, ich bin gespannt. Grundsätzlich bin ich kein Gegner vom AS Monaco, fand ich immer eigentlich ganz cool, den Club, aber ja, wenn das jetzt da wieder so abläuft wie bei PSG und auch Malaga, die ja jetzt aber den Zorn des Financial Fair Plays zu spüren bekommen haben, bin ich da wirklich sehr gespannt. Also ich bin da ja immer ein bisschen negativ eingestimmt. Ja, man muss halt diesen Fairness-Gedanken wirklich mal sehen. Natürlich kann man da immer dieses Argument bringen, das ist halt wie in der Wirtschaft und da wird das Unternehmen mit dem meisten Geld den meisten Erfolg haben. Aber man sieht ja besonders bei deutschen Vereinen, und da möchte ich jetzt nicht einen oder zwei Vereine nennen, sondern eigentlich alle 18 Bundesligisten, dass es ja meistens in geregelten Bahnen läuft, was das Geld angeht, beziehungsweise nicht nur meistens, sondern eigentlich immer. Und man muss sich ja nur mal vorstellen, der AS Monaco investiert jetzt so viel Geld und so weiter und die schaffen es sportlich trotzdem vielleicht nicht. Wo geht's dann hin? Ne? Ist ja nicht gesagt, weil es gab damals mal so eine ganz tolle Dokumentation über den FC Jülich 10, glaube ich, auf Sport 1, so ein Amateurclub. Da war ein unfassbar toller Trainer, der halt so richtig Mundart gesprochen hat. Und der hat damals das Zitat gehabt, das habe ich mir auch auf ein T-Shirt drucken lassen, da stand drauf, Haarspray schießt keine Tore. Ja. Weil die Leute halt sich alle so hübsch gemacht haben vor dem Spiel. Und ich sag auch, der Mann, der Granit Xhaka an seiner Mannschaft hat. Das ist wahr, ja. Und ja, das ist ja sowieso, habe ich ja immer schon gesagt, ein Ronaldo-Double. Und ich bin auch der Meinung, dass Geld keine Tore schießt. Auch wenn sie sicher einen großen Aspekt darin haben, glaube ich nicht, dass Geld unbedingt Tore schießt. Wie wir ja auch dieses Jahr wieder in Hoffenheim gesehen haben. Völlig richtig, bestes Beispiel wahrscheinlich, ja. Ja. Oder auch PSG, die ja nicht Barcelona nach Hause schicken konnten. Ja. Ja. Ja, der nächste Transfer, der steht schon ein bisschen länger fest. Ich habe auch ein Audio drüber gemacht auf unserer Facebook-Seite. Und Neymar wechselt jetzt offiziell für 28 Millionen Euro zum FC Barcelona, wird damit Sturmpartner von Lionel Messi. Erinnert mich so ein bisschen wie an meine frühen FIFA-Zeiten, wo ich noch immer die besten und coolsten Spieler in eine Mannschaft geholt habe und das hätte dann wahrscheinlich so ausgesehen. Ja, das ist, glaube ich, definitiv ein Statement an Europa. Messi und Neymar in einer Mannschaft, wenn die wirklich miteinander harmonieren, wenn das klappt, dann wird einem das, also mir persönlich wird da schon Angst und Bange, muss ich mal ganz ehrlich sagen, wenn dahinter vielleicht mal wieder Iniesta, der eigentlich eine gute Saison gespielt hat, aber Xavi wieder ein bisschen mehr Gas gibt und den Rücken da frei räumt von den beiden, dann wird das schon, glaube ich, eine interessante Saison für Real Madrid vor allen Dingen, die ja dann die Suppe auslöffeln müssen, wenn die beiden da die Tore knipsen. Aber absolut. Ja, ich habe gelesen, dass Neymar gar nicht so gut drauf sein soll. Ich hab nur halt ein Video gesehen, dass er geweint hat, als er vom FC Santos weggegangen ist. Man darf nicht vergessen, wie der alt ist Neymar? 21. Also es ist einfach ein junges Bürchen. Und auf dem prasselt, ich meine, das muss man ja auch mal so sehen, wenn der Junge jetzt darüber geht, ich erinnere da an Trainer oder beziehungsweise Trainingseinheiten, als Ronaldo nach Madrid gewechselt ist, als 100.000 Leute beim Training waren. Und ich glaube noch nicht mal, dass Neymar unbedingt weniger Leute zieht, weil er ist ja noch ein bisschen weiter weg gewesen bisher. Ja. Man kennt ja ihn eigentlich nicht irgendwie, dass man sich ein Live-Spiel mit ihm angeguckt hat, sondern eigentlich nur aus zusammengeschnittenen YouTube-Clips. Genau. Und er hat ja auch in den letzten Wochen gar nicht mehr so oft getroffen. Ich glaube, sein Verein FC Santos hatte doch irgendwie 600 Minuten oder über 600 Minuten kein Tor geschossen. Ja. Das zeigt natürlich auch, dass dieser Mann erstens nicht perfekt ist. Es ist auch gut, dass niemand perfekt ist, klar. Um da mal eine Grundsatzdiskussion sozusagen zu starten. Über John Cena eine Grundsatzdiskussion zu führen. Absolut, ja. Aber dass Neymar sicher auch sich erstmal beweisen muss. Und das kann er sicher ganz gut beim FC Barcelona. Aber ich glaube nicht, dass der FC Barcelona ihm die Zeit dazu lässt. Auch wenn er jetzt in Anführungsstrichen nur diese 28 Millionen gekostet hat, was meiner Meinung nach trotzdem ein lächerlicher Preis ist. Absolut. Für diesen Spieler. Aber trotzdem muss der Mann einschlagen. Und man stelle sich mal vor, er und Messi kommen nicht miteinander klar. Ob jetzt menschlich oder auch vom Spieltechnischen her. Dann wird einer von beiden gegebenenfalls sogar wieder gehen. Und naja. Das wird nicht Neymar wahrscheinlich sein. Ganz genau. Ich habe mich viel investiert in das Thema, ein bisschen, als es dann auch wieder stark Richtung Bayern hinging, dass er wohl zum FC Bayern wechseln könnte, dass er kein verkehrter Typ sein soll. Er ist zwar in Südamerika der größte Werbedraw, also der hat Werbeverträge, da schlackerst du mit den Ohren und erinnert ein bisschen an Michael Jordan. Und er soll kein verkehrter Typ sein, soll relativ bodenständig sein, fährt natürlich die dicken Karren wie alle, ne? Also, ja, das tun sie doch alle. Das kann man nicht anders sagen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal bei einem Training warst. Ja. Bei mir ist es auch schon was länger her, aber auch jetzt noch nicht so lange, dass ich in Gladbach war beim Training und so. Und wenn man da die Leute wegfahren sieht, ja, die fahren auch alle in TT oder noch größere Autos. Und ja, das sei denen auch gegönnt. Es soll ja sogar Leute geben, die ein bisschen zu schnell damit fahren und deswegen dann, naja. Aber das sei denen ja auch gegönnt. Wenn ich so viel Geld verdienen würde, würde ich ja auch nicht weiter mit meiner Audi A3-Gurke durch die Gegend fahren. Ja, völlig, völlig richtig. Aber ich glaube, menschlich ist der Typ nicht verkehrt. Und ich glaube, Messi ist da, der ist ja in den letzten ein, zwei Jahren ein bisschen heel geturnt, wenn man ihn sich mal anguckt. Der guckt ja nicht mehr ganz so naiv wie noch am Anfang seiner Karriere. Und bin ich gespannt. Ich glaube aber, Erfolg oder gute Leistungen lassen einen doch schon kooperieren, wenn da so zwei Megastars zusammentreffen. Ja, definitiv. Also es ist ja auch ein Merchandise-Erfolg, den Barcelona damit fahren kann, der wahrscheinlich noch ungeahnte Höhen erreicht. Ich weiß jetzt nicht, was so ein Barcelona-Trikot in Spanien kostet, gehe aber davon aus, dass das Barcelona-Trikot sicher das teuerste ist. Und alleine die Merchandise-Einnahmen durch Trikotverkäufe, durch andere Aspekte, die Neymar vielleicht dann dahin bringt, wenn sie nur die Maske verkaufen von ihm, weswegen er schon mal vom Platz gestellt worden ist, das sind alles Aspekte, die man heute da rein interpretieren muss und kann und auch sollte. Und ich sag mal so, der Spieler Neymar steht dem Verein FC Barcelona sicherlich schlecht zum Gesicht. Es ist halt die Frage, ob, wenn zwei absolute Superstars, die ja eigentlich fast auf einer Position spielen, in einem Verein spielen, ob sich das so ergibt, dass das auch alles ganz gut ist. Natürlich ist es so, dass, wie man jetzt auch bei den deutschen Vereinen FC Bayern und Borussia Dortmund in der Champions League gesehen hat, dass die Rotation immer ein großes Thema sein wird, aber man kann ja einen Neymar und einen Messi nicht rausrotieren. Das ist ja eigentlich fast unmöglich. Und ja, ich bin gespannt. Ich bin froh, dass er in Europa ist. Ich hätte ihn lieber in Deutschland gesehen. Aber ich sag mal, wie wir eben schon gesagt haben, der ist 21, hat jetzt einen 5-Jahres-Vertrag, glaube ich, unterschrieben bei Barcelona. Dann ist er am besten Fußballalter, wenn dieser Vertrag zu Ende geht. Und zweitens, dass Verträge keine Bedeutung mehr haben, das wissen wir ja nicht erst seit gestern. Ja, wenn er sich bei Barcelona durchsetzt, dann wird er mit Sicherheit nicht günstiger. Also das mit Sicherheit nicht, aber es heißt ja auch nicht, dass die Vereine weniger Geld haben in 5 Jahren als heute. Das stimmt. Ne? Vielleicht spielt er ja dann bei Gladbach oder so, kann ja sein. Kann ja sein. Ja, naja, ihr habt ja jetzt Luc de Jong, der ist ja auch ganz gut. Mhm. Und mit dem seid ihr ja auch ganz zufrieden, ne? Ja, total. Ich werde mir natürlich wieder das Trikot nicht holen von ihm her. Steht bei dir ein Trikot an, ein Trikotkauf? Ah, Trikotkauf ist immer so eine Sache. Also ich muss ja ganz ehrlich zugeben, und jetzt werden sicherlich ein paar die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ich habe mir das letzte Trikot geholt. Das war das Kyocera-Trikot, in dem der gute Frederico Insua noch gespielt hat. Oh. Der, um das mal hier zu nennen, das habe ich, glaube ich, on air auch so noch nie gesagt, der ja auch den Beinamen El Pocho hatte. Seltsam, der Kerl. Ne? Und hatte mir dann halt auch Pocho hinten aufs Trikot gemacht. Und das war das letzte Trikot, was ich gekauft habe. Und davor hatte ich als letztes ein Trigima-Trikot von Gladbach. Und das ist schon so lange her, dass manche Mitpodcaster das wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt haben, weil sie da noch im Unrechtsstaat gelebt haben. Also von daher, Trikots ist immer für mich so eine Sache, weil ich halt einfach nicht einsehe, so viel Geld für ein Trikot zu bezahlen. Besonders, weil wenn ich mir ein Trikot hole, dann lasse ich das auch beflocken. Und dann ist man ja mal schnell 100, 110 Euro genau. Los und ganz ehrlich, für ein Trikot, was ich nur nachmittags vorm Fernseher anziehe, hey, das brauche ich dann nicht. Fenerbahce Istanbul ist laut türkischen Medien an Serdar Tasci interessiert. Und zwar hat der noch Vertrag über ein Jahr, ne? Und das würde ja dann Sinn machen, wenn Stuttgart den jetzt verkaufen würde, denn jetzt würde man noch eine Ablösesumme kassieren. Ich glaube, ich bin ja, habe ja schon oft gesagt, ein Freund davon, dass deutsche Spieler im Ausland ihren Mann stehen, sich da profilieren. Das fände ich ganz schön. Ich glaube, Fenerbahce Istanbul ist ja, glaube ich, keine ganz schlechte Adresse. Kommt da, denke ich mal, auch mit den Menschen gut klar. Warum nicht, würde ich jetzt mal so ad hoc sagen. Absolut. Es sind ja jetzt auch da wieder nur Gerüchte, die da gestreut werden. Tasci hat ja auch vor ein paar Wochen sogar noch davon gesprochen, gegebenenfalls ein Karriereende in Stuttgart zu machen. Es ist natürlich schwierig und besonders für so einen türkischstammigen Spieler ist es natürlich immer ein Traum, bei so einem Top-Club in der Türkei zu spielen. Ich glaube auch, dass es für seine persönliche Entwicklung nicht der verkehrteste Schritt wäre, weil er stagniert ja schon ziemlich in den letzten Jahren. Außerdem wäre es für Stuttgart noch ein bisschen Geld, was da fließen könnte. Ich denke, dass für so einen Spieler auch sicher, wenn er jetzt noch ein Jahr Vertrag hat, zwischen 6 und 8 Millionen da sicher rausspringen könnten. Und ich denke, nachdem Stuttgart ja auch nicht, sagen wir mal, die beste Saison gespielt hat, außer im Pokal, wird sicher ihnen nicht schlecht zu Gesicht stehen, wenn sie da nochmal 8 Millionen für einen Spieler kriegen, der zwar Kapitän in Stuttgart ist, meiner Meinung nach, aber nicht die Klasse besitzt, in die er manchmal gesetzt wird. Ja, das stimmt. Ich finde es schon ein guter Mann, aber dass er jetzt unbedingt der Führungsspieler da bei Stuttgart ist, liegt, glaube ich, auch daran, dass die Hierarchie unfassbar schwach oder tief bei den Spätzlefressern ist. Und ja, der Ulreich, der Torwart von denen, ist ja, glaube ich, der stellvertretende Kapitän. Mhm. Okay, das habe ich jetzt nicht gewusst. Ich glaube, das sagt dann auch fast alles über die Mannschaft. Gentner, Ulreich und Tasci sind die Sprachrohre der Mannschaft. Da kann man dann auch sagen, gute Nacht, Johanna. Ja, absolut. Die Fortuna, die abgestiegene aus Düsseldorf, ist laut Vierken-2-11er News Republic Informationen an Hans-Jörg Schmadtke interessiert, sollte es da Bewegung im Managerbereich geben. Und zwar würde das ja so ganz gut passen, weil ich glaube, mich erinnern zu können, dass Jörg Schmadtke Düsseldorfer ist, oder? Er kommt auf jeden Fall vom Rhein, ja. Die Sache ist die, das stand in der Düsseldorfer Express. Das muss man nicht immer für voll nehmen. Die ist jetzt nicht so, oh Gott, diesen Vergleich jetzt. Die ist nicht so integer wie die Bild-Zeitung, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber die Informationen daraus kann man ja immer mal nehmen, weil die sind ja oft nah dran. Ich sag mal so, Schmadtke hat sozusagen beim HSV ist er ja schon irgendwo abgeblitzt, weil die ja unbedingt den Kreuzer haben wollen und dafür und den auch noch für 2,50 Euro vom KSC loseisen wollen. Ich glaube, dass Schmadtke sich das nicht antut, in die zweite Liga zu gehen, wenn dann aus so einer, wie sie gerne sagen, Herzensangelegenheit, was ja auch wieder so ein Unwort ist. Was Herzensangelegenheit und vielleicht auch private Angelegenheit, denn man hört ja in Hannover immer wieder mitbekommen, dass es Probleme gibt, dass er jetzt in Hannover wohnt und mit der Familie etc. Würde ja dann dementsprechend ein Entgegenkommen sein. Ja, das schon. Aber ist halt die Frage, ob er diesen Rückschritt macht, weil er hat ja in Hannover einiges aufgebaut, hat auch jetzt irgendwo so seinen gewissen Namen in der Bundesliga, sieht man absolut. Ja auch daran, dass er beim HSV im Gespräch war oder ist. Und dann wäre der Gang in die zweite Liga zu Fortuna Düsseldorf sicher ein Rückschritt da. Außerdem müsste ja dann Wolf Werner den Platz räumen. Und ich glaube, Wolf Werner ist ein Mensch, der möchte am liebsten beim nächsten Aufstieg der Fortuna am liebsten auf den Platz umfallen und gar nicht mehr aufwachen. Und bevor er seinen Platz räumt da. Kurz reinspringen, bevor ich es vergesse. Marvin Hitz, Ersatztorwart vom VfL Wolfsburg, wechselt nach Augsburg. Okay. Jetzt, wo gerade Manninger verlängert hat, holen die auch noch Marvin Hitz, ja? Scheint so jetzt kurz reingeschmissen. Bevor ich das vergesse, kam gerade durchgetickert. Entschuldigung, dass ich da unterbrochen habe. Nee, gar kein Thema. Das ist ja, dafür guckst du das ja auch. Nein, es ist ja auch so, dass Düsseldorf sicher einiges ändern will. Die haben ja jetzt Rensing geholt und der hat ja jetzt fast jeden Verein am Rhein durch. Von daher fehlt da nur noch die Borussia. Gott bewahre. Und die wollen sicher was aufbauen. Für mich gehört die Fortuna, wenn sie vernünftig zulegen, wie jeder Absteiger, auch Greuther Fürth, immer zu den Aufstiegsfavoriten wieder. Aber Düsseldorf ist und hat sich sicherlich auch schon die ganze Saison über nicht so präsentiert wie dieser super Verein, der noch eine super Außendarstellung hat. Und es ist schwer, halt dahin jemanden zu holen, wenn wir den Bogen wieder auf Schmatt geschlagen, der halt in der Bundesliga ein gewisses, wie ich eben schon sagte, Standing hat, beziehungsweise einen gewissen Namen hat. Ich denke auch, dass Wolf Werner noch nicht seinen Stuhl räumen wird, auch wenn der Mann, glaube ich, schon über 70 ist, wenn ich mich nicht täusche. Das kann ich nicht beurteilen. Du bist ja der Rheinfachmann. Ein Rheinländer, ne? Du bist ja ein Rheinländer und bist dementsprechend auch ein Fachmann. Ja, ich kann da auch versuchen, ein bisschen in Zukunft so zu reden. Wenn euch das lieber wäre, dann kann ich das gern donnen. Ist an sich, ja, donnen kann ich das. Das ist an sich kein Problem, nur irgendwie klinge ich dann immer so ein bisschen wie, Aber ich versuche auch weiterhin Hochdeutsch zu sprechen oder kann auch versuchen, meine wunderbare Erzählerstimme anzuwenden. Ja, das, glaube, wo du gerade von Erzählerstimme gesprochen hast, du möchtest, glaube ich, noch im Laufe dieser Woche einen neuen Pocho-Blog. Ja, ich versuche das ja auch manchmal in der Schriftform auf vier Ecken, zwei Elfer, habe es jetzt einmal versucht und es macht mir auf jeden Fall riesen Spaß, meine Gedanken da ein bisschen in Worte zu fassen. Vielleicht unterlegt mit einem kleinen YouTube-Video, wie ich das gerne mache in Konversationen. So als Information, ich habe das mal ausgerechnet, ungefähr, zwar nicht immer lange Videos, aber mindestens, sagen wir mal, 50 YouTube-Videos am Tag und da fällt mir dann immer wieder eins auf, was ich auch sicher unter den Blog hauen kann. Alles zu finden dann auf vierecken2elver.tumblr.com. Wo wir gerade von YouTube-Video gesprochen haben, und zwar werden wir unter diesem Blogpost, wenn ihr diesen Podcast jetzt per iTunes konsumiert, per YouTube konsumiert oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/vierecken2elver, dann solltet ihr definitiv auf vierecken2elver.wordpress.com gehen, denn da haben wir noch ein wunderschönes Video verlinkt, und zwar das Champions-League-Finale vom letzten Samstag, Bayern gegen Dortmund, als Lego, mit Lego-Steinen nachgestellt, und es ist einfach großartig, und das Beste daran ist wirklich dieser unfassbar geile englische Kommentar. Großartig. Ja, immer wieder dieser englische Kommentar, besonders bei deutschen Spielern, ist unfassbar geil, weil die versuchen halt auch, man hört da die Emotionen richtig raus. Und auch wenn die Engländer vielleicht nicht im Finale gestanden haben, ist an sich dieses Video eine große Leistung. Das weiß jeder, der das mal versucht hat, sowas zu machen. Und es ist einfach amüsant, mal zu gucken. Ist auf jeden Fall mal wert, deswegen auf der Facebook-Seite ein Like zu hinterlassen, vielleicht sogar. Der Investor von Monaco, soll im dreistelligen Millionenbereich Geld reinbuttern in den Club. Ja, dann weiß man, wo das Geld für Falcao herkommt. Ja, yep, genau. So, Schmadtke hätten wir. Jetzt kommen wir zu einem großen, großen Schalke 04 News Roundup. Und zwar sprechen wir erst über die etwaigen Zugänge vielleicht für die kommende Saison. Und zwar sprechen wir da über Rafinha vom FC Bayern München, wo es wohl schon halbwegs konkrete Gespräche geben soll. Auch wieder so eine Herzensangelegenheit wahrscheinlich, ne? Meinst du, möchtest du schon so weit gehen, dass es dann gleich eine Herzensangelegenheit ist? Ja, kommt doch immer so raus. Wenn einer irgendwo 2 Monate gespielt hat, ist das doch direkt eine Herzensangelegenheit. Und sagen wir doch mal, wie es ist. Rafinha hat sicher seinen größten Karriereschritt in der Zeit bei Schalke gemacht. Das kann man nicht von der Hand weisen, meiner Meinung nach. Und er passt sicher auch zu dem Verein, wobei ich halt auch dieses Gefühl habe, dass er sich mit dem FC Bayern sehr gut identifiziert und eigentlich ja auch ein guter Arbeiter da ist. Aber er würde sicher dem FC Schalke zu Gesicht passen und im Moment oder heute sieht es ja so aus, als ob der FC Schalke eigentlich die halbe Bundesliga kaufen wollen würde. Genau. Daher werden da sicher noch in den nächsten Stunden, Tagen und auch bis zur nächsten Transfer-News-Ausgabe, die wir sicher machen werden, noch tausende Vereine bzw. Spieler kommen, die angeblich zu Schalke wechseln. Das ist auch, müssen wir auch nochmal darauf hinweisen, bis jetzt nur ein Gerücht. Genau, nur ein Gerücht und natürlich wird es noch mindestens eine Transfer-News-Ausgabe geben, aber ich glaube, wir wollen ja in der Sommerpause grundsätzlich nur die Transfer-News machen und dann am Ende der Sommerpause wollen wir ja den großen Einstand machen zur 51. Bundesliga-Saison und dann gibt es auch wieder einen regulären Podcast. Es wird noch einen Podcast geben mit dir, mit mir und dem Tobi, da reden wir über die 50. Bundesliga-Saison, aber das wollen wir wirklich machen, wenn alles unter Dach und Fach ist, wenn Bundesliga... Das Kicker-Sonder raus ist, dann kann man darüber nachdenken. Ja, genau. Wir wollen erst diese Folge machen, wenn alles unter Dach und Fach ist. Champions League, DFB-Pokal, Bundesliga und DFB-Pokal, der steht ja jetzt am Samstag noch an. Mit 1,8 Promille wollen da die Bayern antreten. Aber, wo wir gerade über Rafinha gesprochen haben, ich habe ein schönes Video vom FC Bayern TV bei uns auf dem Facebook, auf die Facebook-Page gestellt. Nach dem Gewinn der Champions League gibt es da eine schöne Szene, wo Rafinha Joe Cocker nachmacht. Ich habe mich totgelacht. Großartig. Der kleine Mann hat wirklich Entertainer-Qualitäten. Entertainer-Qualitäten, muss man fairerweise sagen, hat auch Sabol Schusti oder wie die Hannoveraner sagen, Sabi. Sabi nennen wir ihn. Ja. Wir nennen ihn Sabi bei uns im wunderschönen Hannover. Ihr sagt doch ganz anders guten Tag, ne? Wie sagt ihr das? Mon Mon, ne? In Hannover sagen wir Mon Mon. Mon Mon. Mon Mon. In Bremen sagt man das, glaube ich, auch. Oh, hast du gerade abgetrunken? Ich habe gerade abgetrunken, Pocho. Hashtag einmal abtrinken, bitte. Der gute Sabi, unser Publikumsliebling in Hannover, steht vor einem Engagement. Bei Schalke 04, das wiederum natürlich auch nur Gerüchte von der neuen Presse in Hannover. Die haben da wohl mitbekommen, dass der gute Horst Held ein großer Fan von Sabol Schusti ist und der den gerne nach Schalke holen möchte. Ich glaube, Affelei verlässt ja den Club, ne? Der ist ja nur ausgeliehen. Ja, der ist nur ausgeliehen. Ich glaube auch, dass er auch sicher ein Mann für Schalke wäre, auch ein Karriereschritt in die richtige Richtung. Aber Schalke ist ja nicht nur in der Offensive an einem Huschti interessiert, sondern da gibt es ja auch Namen noch wie Pizarro und so weiter, die durch die Gegend hauen. Wie gesagt, diese Gerüchte sind immer da. Mich wundert, dass das heute so viel Schalke ist. Aber es war ja abzusehen, dass Schalke jetzt mit dem Erreichen der Champions League Qualifikation sicher auch Geld in die Hand nehmen wird. Und in erster Linie da erstmal natürlich in der Bundesliga guckt, weil wenn nun mal halt zwei deutsche Vereine im Champions-League-Finale stehen, ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir eigentlich ganz gute Spieler in Deutschland haben. Völlig richtig. Und ich als Hannoveraner kann da eigentlich nur sagen, bleib, Huschti. Hast ja immer einen guten Job eigentlich gemacht und hat sich dann leider ja schwer verletzt bei einem Elfmeter. Kannst du dich da noch erinnern? Oh, das ist, ja, ich glaube schon. Beim Elfmeterschuss hat er sich verletzt. Richtig. Ja, klar. Ja, ich muss bei Hannover muss ich immer ein bisschen grinsen. Also ich denke da immer an die Eigentor-Staffetten beim Spiel gegen Gladbach. Von Christian Schulz. Genau. Aber hat da nicht Huschti auch 2 Eigentore gemacht? Ja. Ja. Einer hat 2 gemacht. Ich weiß es nicht mehr. Ja. zu Hussig ist, glaube ich, mehr nicht zu sagen. Es ist von der neuen Presse in Hannover, ist das ein Thema, was da relativ heiß diskutiert wird. Und natürlich auch in diesem Fall Gerüchte, aber dafür gucken wir ja auch so gerne Fußball, gerade jetzt in dieser fußballarmen Zeit, jetzt nach dem DFB-Pokalfinale, da sind natürlich diese ganzen Gerüchte, wer kommt wohin, das Allerinteressanteste, ne? Absolut. Und ist es ja auch das, was das gewisse Salz in der Suppe sozusagen wieder macht, weil es werden sicher nicht nur diese in Anführungsstrichen kleinen Transfers über den Weg laufen, sondern wir werden sicher in die Bundesliga auch noch ein paar Spieler kriegen, die uns mit der Zunge schnalzen lassen. Also von daher, ich freue mich auf die Zeit und ich freue mich auch auf die Podcasts, die wir sicher in der Hinsicht machen werden. Fabio Coentrão von Real Madrid und Victor Valdés, der Torwart vom FC Barcelona, jetzt auch auf der Liste von AS Monaco. Ja. Ich denke, da werden in den nächsten Tagen noch ein paar dazukommen. Und es werden auch sicher ein paar dahin gehen. Denn sagen wir, wie es ist, wenn da dreistellige Millionenbeträge genannt werden, dann ist auch sicher 2-3 Euro für die Spieler als Handgeld beziehungsweise Grundgehalt drin. Und sagen wir doch mal, wie es ist. Wenn jemand wirklich, sagen wir mal, das Zehnfache von dem verdienen kann, was er bei seinem alten Verein verdient, dann geht er dahin. Dann ist mir egal, wo das ist. Dann ist das egal, unter wem das ist. Dann hat er die Dollarzeichen in den Augen und dann geht's los. Völlig richtig. Das letzte Gerücht um Schalke 04, das ist der gute Claudio Pizarro, der ja noch beim FC Bayern München unter Vertrag steht. Sein Vertrag läuft jetzt aus. Die Bayern wollen aber mit ihm und mit Daniel van Beuten eigentlich noch um ein Jahr verlängern. Mit Daniel van Beuten wollte man eigentlich nicht verlängern, denn man hat ja Jan Kirchhoff geholt. Ja. Aber durch die Verletzung von Holger Badstuber, der jetzt 10 Monate fehlen wird, wird man wahrscheinlich mit Daniel van Beuten noch ein Jahr verlängern. Finde ich, der spielt im Moment mit die beste Saison bei den Bayern. Und warum nicht? Ein Jahr zieht er bestimmt noch durch. Und Claudio Pizarro, da wird es Erstgespräche nach dem DFB-Pokalfinale geben, genauso wie mit Rafinha und anderen Spielern. Die Bayern wollen erstmal das Finale spielen und ich bin gespannt. Claudio Pizarro kann ich mir schon vorstellen, dass der regelmäßig spielen will, aber ich denke, er ist auch bei den Bayern gut aufgehoben, wird hier auch den einen oder anderen Euro verdienen und ich bin mir sicher, dass die Bayern mit ihm noch ein Jahr verlängern wollen, denn der Franz sagt ja immer, er ist der beste Pizarro, den es jemals gab. Ja, man muss ja auch bei Pizarro einfach sehen, er macht auch nicht den Eindruck, dass er unzufrieden mit seiner Rolle ist. Mhm. Denn er ist, wie eigentlich jeder Spieler beim FC Bayern, sehr gut gelaunt gewesen in dieser Saison. Und wenn er dann reingekommen ist, dann hat er auch seine Tore gemacht. Und dann wäre Bayern ja eigentlich blöd, den dann ziehen zu lassen, um dann halt jemand anders zu holen. Genauso wie ich der Meinung bin, dass natürlich nach dem fixen Transfer von Mike Hanke zum SC Freiburg das auch ein sehr, sehr großer Fehler war, der da gemacht worden ist. Seitens BMG? Seitens BMG, ganz genau. Ich hätte mit Hanke auf jeden Fall nochmal verlängert. Ach, okay. Mhm. Aber er scheint ja jetzt so eine Art Leitwolf in Freiburg zu werden. Und ich muss da wieder meinen Vater zitieren, der mir dann sagte, hoffentlich schießt er 20 Tore und 10 gegen Gladbach. Ja, bisschen zynisch, der Mann. Ja, so ist er halt. So ist er, der alte Herr, ne? Der alte Herr, genau. Ja. Irgendwo muss es ja herhaben, ne? Irgendwo muss es ja herhaben, dieses Grießgrämige. Ja. Ein fixer Transfer steht auch schon fest beim FC Schalke 04 und zwar nicht zum BVB, sondern zu Schalke 04 und zwar geht es um Santana. Der wechselt von Dortmund zu Schalke, ist 27 Jahre alt, habe ich vorhin gelesen und hat eigentlich einen Marktwert von 5 Millionen Euro, wo ich mir denke, ja, das ist ja auch allemal wert, aber stillschweigend soll eine Ablöse so, ich glaube, die Sportbild von 1 Million kolportiert werden und da bin ich mir nicht ganz sicher, wo da die Logik drin ist. Ja, absolut. Ganz seltsame Sache. Also 1 Million, das ist eigentlich ein Wert, was meiner Meinung nach für einen Zweitligaspieler bezahlt wird. Und er ist sicher nicht mehr der ganz Jüngste und er hat auch sicher seine Verfehlungen gehabt, die vielleicht nicht so toll waren. Aber er ist immer noch ein gestandener Bundesliga-Verteidiger. Und ich würde ja jetzt nicht sagen, dass Dortmund gesagt hat, hier Schalke, wir haben euch so lieb, ihr kriegt den für 1 Million. Das schließe ich da erstmal komplett aus. Und von daher schwierig. Schwierige Situation. Wenn es wirklich nur 1 Million ist, ist es auf jeden Fall ein Schnäppchen. Mhm. Und ich denke, er wird auch bei Schalke auf jeden Fall seinen Platz haben. Absolut. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Der BVB hat ja Sokrates geholt und das eigentlich die logische Weiterentwicklung. Der Mann ist 24 Jahre alt, ein ordentlicher Innenverteidiger, aber was das Wichtigste an diesem Transfer ist, er kann auch rechts hinten spielen. Das spreche ich an. Warum? Denn der gute Lukas Piszczek, der wird ja jetzt an der Hüfte operiert, wird 4,5 Monate fehlen. Sprich, Sokrates kann in der Zeit schön auf rechts spielen. Also ein sehr, sehr smarter Move da vom BVB, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, absolut. Aber das war ja auch abzusehen, dass da irgendwo was Großes dann auf jeden Fall hinkommt. Bei dir gab es gerade eine Nachricht. Ja, ich werde hier andauernd von irgendwelchen Brasilianern favorisiert. Das ist natürlich ganz nett, aber ich frage mich natürlich, warum. Brasilianern? Mhm, die favorisieren meine ganzen Fußballspiels. Du bist ja ein verrückter Typ. Ne? Wo wir gerade beim BVB waren, und zwar sind die am Barcelona-Supertalent Jullo Fö. Bitte, wie heißt der Mann nochmal? Ich habe das nicht ganz verstanden, akustisch. Jullo Fö. Ach, schön. Würde ich ihn jetzt einfach mal aussprechen. Mhm. Kann heute Abend an nichts anderes denken als an Jullo Fö. Ich habe ihn auch schon mal live gesehen, im Fernsehen natürlich nur live gesehen, ja. Als er am Ende der Saison, das ist aber auch schon ein paar Wochen her, mal eingewechselt wurde. Er wird ab und zu mal eingewechselt, ist ein relativ großgewachsener Spieler, aber dennoch sehr dynamisch. Okay. Ist spanischer U21-Nationalspieler, 19 Jahre alt, extremst dynamisch, sehr verspielt, nicht unbedingt torgefährlich, hat aber dennoch einen guten Abschluss, aber kommt oftmals nicht so weit. Das habe ich zumindest bei den 2-3 Malen, wo ich ihn gesehen habe, habe ich das bemerkt, dass er wirklich ein Sturkopf ist und ist, glaube ich, ein Typ, den musst du erst mal zähmen und warum nicht beim guten Kloppo. Wird für 2 Jahre wohl nur ausgeliehen und ja, da hat Jürgen Klopp menschlich, glaube ich, einiges zu tun. Ja, aber okay. wenn er diesen Typen zähmt, wenn er wirklich das Beste zum Vorschein bringt, sprich er sein unfassbares Talent, dann haben sie da eine Granate für 2 Jahre zumindest in den Signal Iduna Park geholt. Also bin ich gespannt, wenn der kommt. Ist ein wirklich guter Mann. Und das übrigens berichtet die El Mundo Deportivo. Ja. Och, schön. Ja. Ja. Ja, was Ausleihgeschäfte angeht, haben wir ja auch noch ein Thema bei der Borussia. Bei, wie du es jetzt neuerdings sagst, BMG. Ja. Ist der gute Herr Kramer aus Bochum jetzt für 2 Jahre verpflichtet worden, wobei er ja nicht Bochum gehörte, sondern dem Werksclub aus Leverkusen, Bayern 04 Leverkusen gehört dieser Mann eigentlich an. 2 Jahre kommt er zur Borussia. Und Friedhelm Funkel, ein Mann auch noch, den wir ins Trainerkarussell besonders für die zweite Liga meiner Meinung nach schmeißen sollten. hat der Borussia schon gratuliert zu diesem Mann. Ich kann nicht viel darüber sagen, habe nicht viel zweite Liga letztes Jahr geguckt, Gott sei Dank. Und muss dazu sagen, dass wenn große Vorschusslorbeeren schon kommen, das eigentlich oft ein schlechtes Zeichen ist. Ich habe mir die Statistik eben mal bei Transfermarkt angeguckt, die lässt natürlich viel Gutes hoffen. Und ich sage nur herzlich willkommen bei der Borussia. Oh, das hast du aber wirklich schön gesagt. Mit offenen Armen, ja? Absolut. Absolut defensiver Mittelfeldspieler, da sind wir zwar gut besetzt, aber es werden ja sicher auch noch 1-2 Leute gehen. Ich glaube nicht, dass Zigerci bei Gladbach bleibt und dann braucht man da ja auch Ersatz. Ja, schön, dass man da so einen Borussia Mönchengladbach-Insider in seinem Team hat. Ein anderer Insider Leverkusenerseits ist in unserem Team nicht vorhanden. Und zwar. Der wird doch nie vorhanden sein. Der wird hoffentlich auch nie vorhanden sein. Carvajal wurde für 5 Millionen Euro letztes Jahr von Real Madrid verpflichtet, soll jetzt laut Sky Sport News HD Informationen zurückwechseln nach Madrid. Ablösesumme wurde da noch nicht kolportiert. Ist natürlich interessant, ne? Da hat man natürlich einen relativ doofen Move gemacht, ihn zu verkaufen und dann jetzt wieder zurück zu kaufen. Das Ganze passiert aber nur, weil José Mourinho seinen Mikel, ich glaube, ist es, oder? Ich glaube auch. Ja. John Obi Mikel spielt er noch bei Chelsea oder ist das der mitgekommen ist zu Real Madrid? So genau kann ich jetzt auch nicht sagen, um ehrlich zu sein. Zumindest will er den wieder mitnehmen zu seinem neuen Engagement bei Chelsea und demnach würde ein Loch gerissen werden und das sollte dann Carvajal stopfen. Glaube ich. Ja, ich glaube, das ist auch vielleicht auch so eine Heimwehfrage, ganz ehrlich. Weil wenn jemand nach einem Jahr wieder zurückwechselt, ist das ja auch oft der Fall, dass die Leute einfach im fremden Land nicht zurechtkommen. Das darf man auch nie außer Acht lassen, meiner Meinung nach. Völlig richtig. Aber, glaube ich, ein herber Rückschlag für Leverkusen, nachdem es jetzt auch noch diesen Rückschlag in der Causa Sokrates gab. Ne? Ja, ja. Bei Leverkusen wird sich auch einiges ändern. Ne? Da, ich meine, es sieht ja auch aus, dass Schürrle gegebenenfalls nach Chelsea geht. Und es wird schwierig. Es wird sicher schwierig für Leverkusen, aber die kriegen so viel Zucker in den Arsch geblasen, dass das sowieso wieder funktioniert. Und der Holzhäuser geht ja auch, ne? Ja. Der Boss der Leverkusen. Der Macher. Der Macher! Und der gute Schürrle, wir haben gerade über Schürrle gesprochen, der ist nicht sicher, dass der am Mittwoch spielt gegen Ecuador, denn er ist erkältet. Ah, ein Hüsterchen, ja. Ist ein bisschen verschnupft und ja. Naja, wollen wir mal schauen, wie es da weitergeht. Aber nochmal was zu Real Madrid. José Mourinho, der ja den Verein definitiv verlassen wird, hat ja bei seinem Beginn seine Amtszeit in Madrid die Managerposition aufgelöst. Er hat gesagt, die brauchen wir nicht. Ist alles Tinnef, ist Quatsch. Und jetzt, wo er wieder weg ist, soll es die Managerposition wieder geben. Und die wird jetzt wohl bekleidet von Zizou, Zinedine Zidane. Ja, war ja klar, dass er irgendwann zu dem Verein zurückkehrt. Bringt sicher auch so ein bisschen Glamour-Faktor wieder da rein. Er war ja vorher auch schon Manager. Ja, eben. Ja. Und der geht ja auch gerne mit dem Kopf durch die Wand. Und ja, passt sicher gut zu Real. Meiner Meinung nach immer noch eine Sympathiefigur. Und ich habe ihm diesen Kopfstoß damals auch gar nicht übel genommen, auch wenn es natürlich dumm war, aber naja, gut. Ich sag mal so, er passt, er gehört zu Real Madrid, meiner Meinung nach, gehört da irgendwie zum Inventar. Und er würde sicher dem Verein auch ganz gut zu Gesicht stehen. Das glaube ich auch. In der Außendarstellung eine positive Erscheinung und ich glaube auch, dass der vom Fußball-Sachverstand einiges auf dem Kasten hat. Ja, definitiv. Das darf man nie außer Acht lassen. Das sind gestandene Profis, die über Jahre hinweg auf Top-Level gespielt haben und wenn die dann noch ein bisschen Sachverstand, nicht nur fußballerisch, sondern gegebenenfalls auch mal ein bisschen betriebswirtschaftlich haben, dann ist das sicher kein schlechter Mensch, um diese Position zu bekleiden. So, und zum Abschluss dieser ersten Transfer-News-Ausgabe haben wir noch zwei kleine Themen. Und zwar, der gute Polter wechselt nach Mainz, ist ja, glaube ich, Spieler des VfL Wolfsburg, meine ich. Ja, ich glaube auch. Der wird zum guten Tuchel wechseln. Und der FC Augsburg, unser FC Augsburg, den wir wirklich so ins Herz geschlossen haben, hat mit ihrem legendären Torwart Manninger verlängert. Und ich glaube auch da kein schlechter Move, ne? Absolut, der Terminator von Augsburg, wie ich ihn in unserer Kommentation zum 34. Spieltag genannt habe, ist sicher eine Integrationsfigur überhaupt beim Verein, weil man merkt das irgendwie an. Man merkt diesem Mann an, dass er sich voll mit seinem Arbeitgeber identifiziert. Und er ist ja auch niemand, der hat ja auf richtig hohem Niveau gespielt, das darf man ja nicht vergessen. Ich glaube, der war bei Tottenham, oder täusche ich mich jetzt da? Wer denn jetzt? Der Manninger, wo hat er gespielt? Der hat auch in England, glaube ich, gespielt, ne? Das müsste ich jetzt mal nachgoogeln, kann ich mal schnell machen. Ja, und ich bin halt der Meinung, dass das Manninger auf jeden Fall jemand ist, der so eine ganze Mannschaft mitreißen kann. Das hat man halt auch gemerkt, das sieht man dem Mann auch an und ja, ich gehe einfach davon aus, dass Manninger sicher jemand sein wird, der auch gegebenenfalls nach seiner aktiven Karriere vielleicht in Augsburg irgendwas starten kann. Und mit solchen Zukunftsaussichten bzw. Zukunftsplanungen geht ein Spieler im, sagen wir mal, in Anführungsstrichen höheren Alter ja sicher auch zu Vereinen, um dann gegebenenfalls da die Position des Torwarttrainers oder ähnliches zu bekleiden. Völlig richtig. Ist ja, sehe ich jetzt auch schon ein Stück weit älter, der Gute. Was tippst du? Wie alt ist er? 36? 35. Ja. Und ich glaube, ein Jahr hat er noch. Dann. Er macht er langsam zum Alteisen. Zum ganz alten Eisen. Ja. Ja, Pocho, das wären eigentlich auch schon grob unsere ganzen News, unsere ersten Transfer-News-Ausgabe. Abschließend möchte ich eigentlich nochmal kurz darüber sprechen, dass es ja am Montag das Rückspiel in der Relegation zur Bundesliga gab. Und dort hat Lautern ja leider Popeida gegen Hoffenheim verloren. Wie siehst du das? Freust du dich, dass Hoffenheim wieder oder weiterhin in der Bundesliga ist? Oder hättest du lieber die Lauterer in der ersten Liga? Ich möchte dir schon was sagen. Im Oberhaus. Im Oberhaus, ja. Fußballs gesehen. ich bin sicher kein Hoffenheim-Anhänger und werde es auch nie werden, im Gegenteil. Aber durch den Verbleib von der TSG Hoffenheim in der Bundesliga ist es so, dass Igor De Camargo ja komplett dahin wechselt. Und da werden laut Medienberichten neben den 500.000 Ausleihgebühr, die es gab, nochmal 2 Millionen fällig. Und 2,5 Millionen aus Hoffenheim für Igor De Camargo nehme ich gerne an. Ist sicher viel Geld. Ich hätte lieber Lautern in der ersten Liga gesehen, alleine wegen der Fans aus Lautern und des Stadions. Was ja, ich hätte immer sie nicht so gerne in der ersten Liga gesehen, weil Bayern sieht auf dem Betze immer ein bisschen schlecht aus. Ja, sieht immer schlecht aus, ne? Das ist wahr. Da hat man, glaube ich, mal 4-0 geführt und dann 7-4 verloren, ne? Halte ich auch für ein Märchen. Okay, ne? Und ich habe beide Relegationsspiele gesehen. Man muss als neutraler Beobachter einfach sagen, die Hoffenheimer haben halt mehr Tore geschossen. Und darum kann man nicht von der Hand weisen. Nee. Und deswegen sind sie verdient in der ersten Liga geblieben. Ich halte nichts von diesen Retortenvereinen. Ich glaube, da sind wir auch beide gleicher Meinung. Aber wenn man halt nicht gewinnt in der Relegation, bleibt man halt in seiner Liga. Beziehungsweise steigt nicht auf, wenn man der Dritte der zweiten Liga war. Und naja, Sippel hat auch nicht die beste Figur gemacht, besonders beim ersten Gegentor. Schade. Und ich bin aber auch froh, dass das überhaupt mal ein, zwei Vereine aufgestiegen sind aus der zweiten Liga, weil sonst würde die DFL bzw. der DFB sich sicher schon wieder überlegen, die Relegation mal wieder abzuschaffen. Mhm. Ich bin großer Fan der Relegation. Ich auch. Weil das ein Spannungsmoment ist am Ende der Saison, der kaum zu überbieten ist. Ich hätte, wie ich eben schon gesagt habe, lieber Lauter in der ersten Liga gesehen. Aber jetzt haben wir nächstes Jahr Hoffenheim da drin. Und ich bin sogar gespannt, wie Hoffenheim reagieren wird. Denn die werden sicher jetzt so eine Jetzt-erst-Recht-Stimmung irgendwo im Verein haben. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da ist Hoffenheim sogar mal Herbstmeister geworden. Völlig richtig. Und ich bin mal gespannt, wie sie unter Gisdol jetzt eine komplette Vorbereitung durchleben und dann die Hinrunde bestreiten. Bin ich wirklich sehr gespannt. Der Gisdol scheint ja wirklich kein Verkehrter zu sein, ne? Nee, er macht einen sehr, sehr zurückhaltenden beziehungsweise sehr, sehr integren Eindruck. Er identifiziert sich total mit diesem Verein, das merkt man. Ich finde die weiße Ballonseidenjacke ein bisschen grenzwertig. Und auch seine Frisur, aber ich glaube, er macht einen ganz guten Job, weil wer hätte das vor 3 Monaten gedacht, dass Hoffenheim in der ersten Liga bleibt? Ich nicht. Keiner. Selbst Gisdol hat ja gesagt, er kann nicht dafür garantieren, dass sie die Relegation überhaupt erreichen. Ja. Und nun haben sie es erreicht und sogar gewonnen. Toll. Ja. Poccio, das war's dann auch schon. Ja, schön. Und wir können nicht großartig sagen, wann es die nächste Transfer-News-Ausgabe gibt, aber ich glaube, das machen wir dann relativ kurzfristig. Und ja, ich denke mal, also man muss ja auch, wenn jetzt 2, 3 Tage halt nicht viel passiert, wenn was passiert, da könnt ihr euch alle sicher sein, dann werden wir sicher auch darüber quatschen. Genau, wenn, machen wir dann halt auch auf facebook.com/Firken211er einen schönen kleinen Audiobu über die großen Blockbuster-Transfers. Ja. Schöner Kommentar übrigens auf unserer Facebook-Seite, als ich den Neymar-Transfer-Audiobu gemacht habe, dass da der eine Herr zuerst bei uns das mitbekommen hat. Ja? Leitmedium. Ich sag's ja immer wieder, folgt uns auf Twitter, denn auch da bekommt ihr Transfer-News und erfahrt auch, wann es die neuesten Folgen von Vierecken 211 gibt. Und jetzt natürlich das Allerspannendste in dieser kommenden Woche. Der Poccio wird die nächste Ausgabe von seiner Kolumne schreiben. Das könnt ihr dann auf vierecken211er.tumblr.com lesen. Das wird wieder ganz, ganz toll. Und den Link verlinke ich dann auch nochmal auf Facebook. Und ja, Poccio, ich freue mich wirklich auf deine kleine Kolumne, denn die ist ja immer wirklich sehr charmant geschrieben. Ja, das ist aber nett von dir. Ja, so, Poccio, ich würde fast sagen, das Leitmedium macht heute die Lichter aus, obwohl heute gibt es ja noch News und Q&A. Ach, guck an. Ja, ja. Man ist nur dran. Ich meine, klar, wenn man sechsstellig verdient, dann kann man auch mal ein bisschen Arbeit machen. Absolut. Ist halt richtig. So, ne? Richtig. Poccio, ich verabschiede mich bei den Hörern und hoffe, wir hören uns allerspätestens bei der nächsten regulären 4-11-Ausgabe wieder, an der es dann einen Recap gibt und auch großartige Awards, die ich dann nochmal auf der Facebook-Seite announcen werde. Ja, genau. Aber ich denke mal, davor wird es bestimmt noch eine Transfer-News-Ausgabe geben. Mindestens. Mindestens. Ich sage tschüss, Pocho, wie immer, das letzte Wort. Ich verabschiede mich auch, sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.